Deutschlandfunk. Atelier neuer Musik. Es ist auffällig, dass in den letzten Jahren eine ganze Reihe junger Komponisten das, was das Komponieren, sein Material, seine Inhalte und letztlich seinen Stellenwert innerhalb der Gesellschaft betrifft, neu sehen und neu denken. Neu heißt in diesem Fall, gemessen daran, wie solche Kategorien vor allem durch die sogenannte Avantgarde definiert worden sind. Expressis Verbis haben Hannes Seidel, Martin Schüttler und Maximilian Markoll für ihre Arbeit den Begriff der Diesseitigkeit geprägt. Im Gespräch mit ihnen geht Autorin Gisela Nauck den Konsequenzen eines solchen Begriffs nach. Inwiefern spiegelt Diesseitigkeit heutiges Komponieren und dessen Verortung in der Gesellschaft? Martin Schüttler, Schöner Leben 1. Für Countertenor mit E-Piano, Megafon, Verstärkung, Zuspielungen, Maske und Pistole. Komponiert 2008. Ausführender Daniel Gloger. Mich interessiert spannende Musik, die Antworten gibt. Oder muss noch nicht mal eine Antwort sein, aber die irgendwas lostritt oder was überschreitet oder was entgrenzt und so. Und wenn das eben im Jazz passiert, dann bin ich da genauso fröhlich. Und das muss gar nicht unbedingt jetzt neue Musik sein. Und darüber hinweg zu denken, zu sagen, was ist denn ein verbindendes Element für mich, was ich an diesen Sachen spannend finde, ohne jetzt mich auf so eine ganz simple, blöde Stilcollage, ich finde im Jazz den Groove gut, also mache ich einen Groove in meine neue Musikstücke. So funktioniert das nicht. Aber über diese gesamte gesellschaftliche Entwicklung, wie wird mit Musik umgegangen, wie wird Musik verbreitet, hinauszugehen, das ist, glaube ich, ein Ansatz, der für mich da sehr wichtig ist. Diesseitigkeit, sich im Hier und Jetzt befinden. Der Begriff umfasst die bekannten Dichotomien Kunst und Leben, Musik und Gesellschaft, auch Musik und Politik, sichtet diese aber auf neue, diesseitige Weise. Alles Alltägliche wird als Musikinspiration und Material gleich ernst genommen. Der Supermarkt, ein Trailer mit erstmals Saxophon blasenden Mädchen auf YouTube, Berliner Graffitis, eine Straßenkreuzung, eine Zugfahrt. Diesseitigkeit meint jedoch nicht nur die Materialfrage. Vielmehr wird Musik erneut als Gegenentwurf verstanden und komponiert. Als Gegenentwurf zu den Erstarrungen des institutionalisierten, konzertanten Neue Musikbetriebs heute. Wie wird mit Musik umgegangen und wie wird sie verbreitet, hinterfragte der Komponist Martin Schüttler. Er ist Jahrgang 1974, Absolvent der Folkwang-Hochschule Essen und lebt heute in Berlin. Dieser Gegenentwurf umfasst ein gegen den Strich gebürstetes Materialverständnis, die Entwicklung arg konzertanter Darbietungsformen, das Ausmerzen jeglichen schönen Scheins, den Wunsch nach künstlerischer Wahrhaftigkeit und in all dem, wie so oft schon in der musikalischen Moderne, ein Unbehagen gegen das inzwischen nicht mehr nur Nischen, sondern Enklavendasein der zeitgenössischen Musik in der Gesellschaft. Hannes Seidel, Es geht besser, besser, Teil 1. Für Flöte, Oboe, Trompete, Schlagzeug und Elektronik entstanden aus den Klängen eines Schlagers der 50er Jahre. Komponiert 2011. Ich stimme dem total zu, dass es halt irgendwann dieses Gefühl gab, wir sind in einem relativ gesättigten Umfeld oder gut ausgestatteten Umfeld, was aber vollkommen parallel läuft zu allen anderen künstlerischen und sonst wie interessanten Entwicklungen in der Gesellschaft. Es gibt einfach so dieses kleine Paralleluniversum Neue Musik, in dem man ganz bequem arbeiten kann, in dem man sicher auch hier und da mal einen Auftrag kriegt, was aber keine weiteren Auswirkungen hat und was sich auch an keinen Diskurs anknüpft. Also es ist ja erschreckend, in was für einem geringen Maße die Musik in anderen Künsten bekannt ist. Und das ist ein sehr unbefriedigendes Gefühl gewesen. Und ich glaube, dass aus diesem Gefühl heraus erstmal ich für mich, aber ich glaube auch wir alle angefangen haben, uns vor allem halt auch mal mit anderen Künsten zu beschäftigen, sehr stark zu gucken, was machen die da eigentlich? Und dann zu gucken, was ist das, was daran auch interessant sein könnte für uns? Was ist im Gegenzug etwas, was sie vollkommen übersehen? Was wirklich in der neuen Musik spannend und faszinierend und genau da richtig beheimatet ist, um dann daraufhin anzufangen, eine Musik zu machen. Und diese Musik, die wir dann angefangen haben zu schreiben, sei sie jetzt aus alltäglichen Klängen, sei sie jetzt aus Trash-Elementen, aus was für Gründen auch immer, haben wir halt angefangen, eine Musik zu machen, die dem halt nicht mehr entspricht und sich halt damit erstmal auf so ein Terrain zu begeben, zu sagen, wir schauen jetzt mal, wohin das führt. Dass es dann jetzt zu sowas führt, was zu einem Begriff geführt hat, dass es zu sowas geführt hat, dass wir alle bei Stock 11 sind, kam ja erst viel später. Thank you. Erstmals tauchte der Begriff Diesseitigkeit 2008 auf. Der 1977 in Bremen geborene Komponist Hannes Seidel, ebenfalls Absolvent der Folkwang-Hochschule in Essen und heute in Frankfurt am Main lebend, überschrieb damit einen Text, den die Zeitschrift Positionen zum Thema Alltag angefragt hatte. Absehbar war in der Planungsphase nicht, dass es zu einer solchen Korrespondenz der Titel kommen würde. Alltag und Diesseitigkeit. Angezeigt war damit, dass beide Begriffe einen aktuellen Trend in der gegenwärtigen Musik abbilden. Seit jenem August 2008 zog der Begriff Diesseitigkeit weitere Kreise und verdichtete sich. Durch eine Sendung im WDR etwa, durch interne Diskussionen oder durch Vorträge wie denjenigen von Martin Schüttler 2010 bei den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik, der für einiges Aufsehen gesorgt hatte. Maximilian Makoll, Compound 2, Air Pressure, Train, TV für 6 Schlagzeuger und Elektronik, komponiert 2008/09. Mich interessiert die Beschäftigung mit Materialien, von denen ich hoffe, dass viele Menschen sie kennen. Also erstmal Sachen, zu denen wir wahrscheinlich alle irgendeine Form von Verhältnis haben, die wir alle kennen, um den Einstieg zu erleichtern. Um möglichst vielen Menschen aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen, was mitzunehmen aus dem Ganzen. Unter dem Begriff Compounds, also Verbindungen, entwickelt der 1981 in Lübeck geborene Maximilian Makoll seit 2008 eine ganze Serie von Stücken. Ziel meiner Arbeit ist es, so der Komponist auf seiner Homepage zu diesem Konzept, die Musik mit Erfahrungen der alltäglichen Realität zu verbinden und sie offen zu halten für konkrete akustische Phänomene der Umwelt. Letztlich geht es ihm darum, die Trennung zwischen Kunst und Leben in Frage zu stellen. Makoll hat in Lübeck Schlagzeug und ebenfalls in Essen an der Folkwang-Hochschule Komposition studiert und lebt heute in Berlin. Verbindungen zwischen Kunst, Leben, Alltag und Gesellschaft gab es in der Musik der drei hier im Mittelpunkt stehenden Komponisten, Maximilian Makoll, Martin Schüttler und Hannes Seidel, lange bevor es den Begriff Diesseitigkeit zur Beschreibung von Eigenarten ihres Komponierens gab. Sie kannten sich durch ihr Studium an der Folkwang-Hochschule in Essen. Später schlossen sie sich mit ästhetisch Gleichgesinnten zu der Hamburger Produktionsplattform Stock 11 zusammen. Hier unterhalten sie eine gemeinsame Webpage, gründeten zusammen mit Musikern ein Ensemble, veranstalten Konzerte, vertreiben ihre Partituren und produzieren Platten. Zu diesen ästhetisch Gleichgesinnten von Stock 11 gehören zum Beispiel die Komponisten Christoph Ogiermann, Michael Meyerhof und Jennifer Wursch oder die Musiker Daniel Gloger, Countertenor und der Pianist Sebastian Berweck. Solch ein Diesseitigkeitsdenken ist jedoch nicht nur ein Phänomen der Stock-11-Leute, sondern durchzieht offenbar international die heute junge Komponistengeneration. Typisch ist es etwa für die Musik von der Kanadierin Ainsley Black, des Niederländers Stefan Prinz, des Dänen Simon Steen Andersen, des Deutschen Stefan Kreidler oder des Russen Dmitri Koljanski. Was Martin Schüttler, Max Makoll und Hannes Seidel als eine Begriffseinkreisung versuchen, trifft im Prinzip auf alle Genannten zu. Martin Schüttler. Unter Diesseitigkeit, glaube ich, kann man zunächst erstmal wirklich eine reine Ortsangabe verstehen. Also etwas, was wirklich hier und jetzt mich ganz individuell und auch ganz subjektiv umgibt. Also in dem Fall wirklich hier diese Situation in dieser Küche, diese Interviewsituation, das ist im Prinzip erstmal eine Verortung. Und es verweist auf etwas, und das wäre vielleicht das, was mit der Musik speziell zusammenhängt, was auch nicht mehr sein will als erstmal nur das, was da ist. Also keine Art von Aufgeladenheit, kein Symbolismus, keine Form von Gegenweltentwurf von Musik, wo Musik als, ja, ich sag mal, auch als eskapistisches Moment immer wieder Verwendung findet. Das alles wird ausgeschlossen, indem man sich erstmal zunächst nur auf den Ort und auf einen bestimmten Moment konzentriert und auf das, was oberflächlich, man könnte eher noch sagen, dinglich da ist. Und davon auszugehen und nicht etwas aus dem Inneren, also aus der Komponistenseele, aus dem individuellen Ausdrucksdrang oder wie auch immer zu übersetzen, sondern auf das eher zu reagieren, in ganz vielen verschiedenen Varianten, wie das möglich ist, was uns direkt umgibt. Maximilian Makoll. Es geht uns ja gar nicht darum, irgendwie jetzt so einen Gegensatz aufzumachen und zu sagen, alle anderen, die sich nicht mit Diesseits beschäftigen, beschäftigen sich mit Jenseits und so weiter. Darum geht es uns ja gar nicht. Es geht irgendwie um das Konkrete hier. Und das muss eben aber auch, wie gesagt, nicht um den konkreten Klang hier gehen, sondern es können natürlich auch medial vermittelte Sachen sein oder solche Dinge. Aber Sachen, die konkret mit dem Umfeld zu tun haben. Und das greift jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber gerade weil du es mit dem Reagieren gesagt hast, das ist genau mein Punkt gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, es interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, Sachen zu setzen als ästhetische Setzung und davon auszugehen und das für richtig zu befinden, sondern ich finde es eigentlich als Haltung viel interessanter und viel spaßiger, erstmal hinzugehen und einen Rahmen in den Sand zu malen und gucken, was da drin ist und darauf zu reagieren. Gar nicht mit diesem Schöpfergedanken erstmal ranzukommen, sondern eigentlich mich selbst einfach nur als Wesen in dem Kontext zu begreifen und auf das zu reagieren, was da ist und dann vielleicht in meiner Rolle als Künstler eben als Kommentator oder so da zu sein, aber nicht als Schöpferidee oder so, das eben nicht. Hannes Seidel. Für mich ist Diesseitigkeit ein Begriff, der das umfasst, was klingt. Also es muss für mich nicht zwangsläufig etwas sein, was Alltagsgeräusche oder Gegenstände aus dem Konsumbereich oder so sind. Das kann genauso auch ein klassisches Instrument sein wie eine Posaune auf einer Bühne. Ich glaube, der Unterschied zu einer eskapistischen Musik oder zu einer Idee von einer Musik, wo das ja herkommt, wogegen sich das natürlich schon absetzen möchte, zu einer Musik, die versucht, eine Traumwelt zu erschaffen, in der man sich dann versenken kann und woanders hinzugehen, geht es ja schon um ein Sich-Bewusstsein in der Situation, dass man jetzt und hier da ist, zusammen mit dieser Musik in einem Raum. Und das heißt natürlich trotzdem auch, dass diese Musik auf andere Musiken verweisen kann. Also es geht nicht darum, die Oberfläche hat eine Jetztzeit und das war's und alles andere wird negiert und wir tun so, als hätte es keine Bezüge und kommt aus dem sinnleeren Raum. Darum geht es gar nicht, sondern es geht ja auch darum, eine Oberfläche kann ja durchaus auf andere Oberflächen rekurrieren. Aber es bleibt die Oberfläche, sozusagen das physikalisch Klingende und auch das Instrument, auch der Musiker auf der Bühne und sich all diesen Dingen gewahr zu sein, was auf der Bühne passiert. Oder halt auch der Komponist, wie er schreibt. Also von Marx gibt es ja Stücke, wo man ihn hört, wie er in der Küche sitzt und sich eine Aufnahme anhört, die er vorher gemacht hat. Also genau dieses sich selber als Objekt wieder mit reinnehmen in die Aufführung und nicht versuchen, sich da rauszunehmen und das Vergeistigende, Transzendentale hervorzuheben. Das, was wir komponieren, ist eben tatsächlich ein Arbeiten an Oberfläche. Und die Oberfläche ist Klang, kann aber auch Performance sein. Gerade auch bei Martins Stücken gibt es ja auch so theatrale Elemente, die genau damit reingehören. Die sind eben nicht ein so tun als ob, sondern die sind. Also es gibt eine Geste und diese Geste ist auch das, was sie ist. Thank you. Maximilian Makoll, Samstagmorgen, Berlin-Neukölln, Studie und Selbstporträt mit Hirsch. Für Klavier und Zuspielung komponiert 2007. Klavier Sebastian Berweck. Ich glaube, das, was mich am meisten interessiert, sind nicht musikalische Materialien, die in mir eine musikalische Perspektive auf sie triggern. Also die auslösen, dass ich auf sie eine musikalische Perspektive einnehme. Mit dem Zusatz, am liebsten Materialien, zu denen wir alle eine Beziehung haben, weil wir sie kennen aus dem alltäglichen Leben. Verortung, Dinglichkeit, Jetztzeit, alltägliches Leben, Gegenwärtiges, Oberflächen, Fehler, Dasein, Begrenzungen sprengen, Sein, Kunst und Leben. Dass man eben auf dieselbe, eigentlich in vielen Künsten auch vollkommen selbstverständlich gewordene Binsenweisheit, dass diese Trennung zwischen Kunst und Leben erstens nicht mehr unbedingt aufrechtzuerhalten ist und zweitens auch der Kunst im Prinzip schadet. Also gerade wenn man Kunst als einen gesellschaftlich wirksamen Mechanismus begreift, schadet es der Kunst, wenn man die Trennung zwischen dem alltäglichen Leben und der Kunst zu groß werden lässt, gerade in einer sich veränderten Gesellschaft, die eben demokratisch funktioniert. Da muss einfach das ganz anders begriffen werden. Und das ist genauso richtig auch schon im Dada gewesen, wie auf den Cage sich dann wiederum bezieht. Also das ist eine Sache, die im Prinzip auch schon vor Cage oder vor Cardo eigentlich schon vorhanden war, die da dann wiederum Anknüpfung gefunden hat. Viel stärker ist doch die Frage, warum ist das wieder so stark verschwunden? Und nicht nur das. Angesichts eines kompositorischen Konzepts der Diesseitigkeit ist auch die Beobachtung interessant, dass selbst politische Musik, wie sie die musikalische Moderne seit den späten 60er Jahren geprägt hat, letztlich immer Kunst geblieben ist. Heute junge Komponisten, die wach und kritisch ihre eigene Sozialisation im Musikbetrieb und in der Gesellschaft beobachten, haben mit ihrer Musik den samtenen Kunstvorhang vor der Gesellschaft endgültig weggezogen. Der Grund dafür ist ein anderer Zugriff auf das, was zum musikalischen Material wird. Ich benutze hauptsächlich Alltagsmaterialien, aber es kommt zum Beispiel auch eine Aufnahme aus einer Fernsehshow vor und es kommt auch ein Stück von Feldman mal vor und es kommt auch was vor, was ich mir ausgedacht habe. Dann in Bezug auf Aufgenommenes oder Gefundenes, aber erstmal kann da alles drin vorkommen. Aus einer nicht artifiziellen oder auch artifiziellen Materialität der Bausteine entwickeln sie spezielle kompositorische Verfahren. Die Klangbausteine werden weniger kompositorischen Verfahren unterworfen. Das ist offenbar wichtig. Die Art des gefundenen Materials bestimmt das, was daraus kompositorisch wird. So bleibt der Gestus des Rohen, des Unfertigen, Ungeschliffenen, der manchmal schreienden Widersprüche des Materials oder auch dessen Fehler in der Musik erhalten. Es wird das alles weniger musikalisch gestaltet, als dass solch ein Wirklichkeitsgestus der Materialien Bestandteil der Kompositionen wird. Eine Materialbeschränkung gibt es dabei nicht. Interessant sind etwa für Hannes Seidel grundsätzlich erstmal Dinge, die mich verwirren. Und dann als zweites immer, warum sie mich eigentlich reizen, warum sie mich anziehen, sind erstmal die zwei Grundvoraussetzungen. Das, womit ich jetzt gerade arbeite, darüber kann ich dann immer im nächsten sprechen, ist eben das Motzen. Also ich gehe zu Leuten, die keine Musiker sind und sage, schimpf mir das Mikrofon voll, und habe verschiedene Leute aufgenommen und mache dann daraus Stücke. Und mich interessiert dieser Ausdruck, dieses Motzen. Das ist vollkommen privat, es bleibt konsequenzlos. Man geht irgendwo hin und schimpft einfach so vor sich hin. Meistens fühlt man sich danach noch nicht mal wirklich besser. Manchmal schon, aber eigentlich nicht unbedingt. Das ist so eine vollkommen verschwenderische Tätigkeit, einfach mal alles so auszukotzen. Das ist sowas, ich kann das nicht genau fassen, da möchte ich mitarbeiten. Das sind so Momente eigentlich, die passieren. Das sind Momente, die wirklich aus dem Alltag kommen oder auch aus Konzerten, wo ich in einem Konzert sitze und denke so, boah, super, was war das denn, was da passiert? Das möchte ich auch machen. Oder man fährt irgendwie Zug, oder das sind ja auch nicht unbedingt immer Klänge. Das sind ja auch irgendwelche formalen Ideen, wo man nachher sagt, ich möchte unbedingt mal irgendwie ein Stück machen, wo die ganze Zeit irgendwie das und das und das passiert oder so. Das gibt da keine Materialbeschränkung. Null. Aber hinter der konkreten Materialauswahl steckt schon ein besonderer, lebenskritischer Blick auf das, was sie sich als Material wählen. Sonst wäre nicht ein Phänomen wie das Motzen interessant, sondern vielleicht das weltabgewandte romantische Schwärmen. Ich würde auch sagen, was Hannes gerade gesagt hat, dass das eigentlich alles sein kann. Genau die Melodie, genau der vorbeifahrende Güterzug, genauso wie der plötzliche Soundtrack, den ich im Hinterhof höre, weil mein Nachbar das zu laut hat, aber irgendwas, was widerständig ist. Ich würde erstmal keine Grundkategorisierung einfordern. Also das ist möglich und das ist nicht möglich. Und das ist dann automatisch dabei und das nicht. Das Einzige, was ich feststelle, sind die Sachen, die mich interessieren, tatsächlich in irgendeiner Weise mein gewohntes Hören und auch domestiziertes Hören und das, was ich gelernt habe, was der schöne und der, ja, zumindest der Klang ist, der erwartbar ist. Wenn es das übersteigt, wenn das überschritten wird, dann regt sich bei mir was, wo ich einer Sache nachgehe, kann das was sein, was mich zu etwas bringt. Wie etwa in Martin Schüttlers Musik Linked Trips Part 1 für Ensemble und Sopran, komponiert 2001. Thank you. Diese lebensnahe Materialauswahl hat ihre rationalen Gründe. Die drei Komponisten sind in einer Zeit medientechnologisch rasanter Entwicklungen künstlerisch groß geworden. Zum einen hat das ihnen eine individuell verfügbare, professionelle Aufnahmespeicher- und Wiedergabetechnik in die Hand gegeben, sodass Max Marcoll in unserem Gespräch meinte, er könne sich ein Stück ohne Zuspiel gar nicht mehr vorstellen. Damit verbunden ist die völlig unkomplizierte und inzwischen beinahe grenzenlose Verfügbarkeit von Musik und aller nur möglichen Arten von Klängen durch das Internet. Musik von Schönberg, Feldman oder Sparlinger stehen quasi direkt neben Naturlauten, Straßengeräuschen oder Fußballspielen. Alles ist mit einem Klick zugänglich. Die heute junge Generation wurde zu Komponisten in einem Zeitalter, das zum Verwerten dieser grenzenlosen Archive geradezu herausfordert. Zu einem Verwerten allerdings, das bei ästhetisch-kritischen Ansprüchen, wie sie die drei stellen, weit entfernt ist von additiver Präsentation des Gefundenen oder einer rein konsumtiven Verwertung. Ist unter diesen Vorzeichen mit dieser Komponistengeneration das Zeitalter des musikalischen Recycling angebrochen? Wird die Postmoderne von einer Re-Moderne abgelöst? Die Verlagerung der kreativen Idee, wie sie Max Marcoll vorhin angedeutet hat, meint, nicht mehr erfinden und entdecken, was für die Avantgarde der Stockhausen-Generation so entscheidend war, sondern transkribieren von Vorgefundenem, darauf reagieren und kommentieren. Transkription spielt auch eine gewisse Rolle, aber jetzt gar nicht so sehr von irgendwelchen aufgenommenen Klängen, sehr selten, eher wirklich medial gefundenes Material. Also wenn ich im Internet eine Aufnahme im Netz mache oder einen Mitschnitt mache irgendwo, dass ich das dann übertrage in Instrumente. Viel wichtiger ist eigentlich für mich das Denken in Kommentaren, das Gegenüberstellen bestimmter Materialien, die eigentlich total unvereinbar sind oder in gewisser Weise einander als Fremdkörper dienen, in vielfacher Hinsicht. Das können auch viele verschiedene Materialien sein, die zueinander in Fremdkörper bilden, zum Beispiel eine transkribierte Popmusik und ein Porno-Soundtrack kombiniert mit präparierten Klaviertönen oder irgendwie sowas. Da können alle möglichen Elemente aufeinandertreffen, die aber trotzdem zusammen wiederum in einer gewissen Weise eine sehr genau nachvollziehbare Kommentarebene ergeben, ohne dass es eine ist, die ein bestimmtes Klischee erfüllt. Also es geht mir nicht darum, eine bestimmte Tradition von Kommentaren da abzurufen, die man dann wiedererkennt, aha, okay, das ist jetzt medienkritisch oder aha, das ist jetzt in irgendeiner Weise Gesellschaft oder auch traditionskritisch, sondern es geht eher darum, die Dinge gegeneinander auszuspielen vielleicht sogar oder zu setzen zumindest, dass sie einander ein bestimmtes Licht werfen und alle Klänge, alle Materialien, die ich verwende, daran gewinnen oder zumindest das Ganze etwas anderes wird als nur die Summe von einem Sammelsurium von gefundenen Materialien. Und das andere, was noch ganz, ganz wichtig ist für mich, also etwas, was ich Materialvergröberung nenne. Das wäre also tatsächlich auch eine Technik, die ich für mich als wichtig erachte. Also ich versuche, die Dinge so zu zerteilen, so zu zerlegen, dass man das Gefühl hat, es kommt mir vertraut vor, ich weiß aber nicht, woher. Ich möchte nicht eine ganz deutliche, affirmative Verwendung als Symbol. Ich möchte aber auch nicht eine totale Zerstörung, dass man eben nur so alibimäßig sagt, das ist ein Zitat von hier und da. Das heißt, die Materialvergröberung ist, dass ich nicht mehr davon ausgehe, dass der einzelne Ton, also die einzelne Tonhöhe und der einzelne rhythmische Wert und so etwas der Grundbaustein für meine Musik ist, sondern schon Dinge, die einfach präästhetisiert sind oder vorgefertigt sind, die ich dann aber wiederum zerlege, zerteile, zergliedere und in basale Zusammenhänge bringe, die zueinander dann in eine seltsame Verbindung von noch so auratischen Resten treten, die man irgendwoher kennt, aber nicht benennen kann. Das, was wirklich anders ist, ist, dass ich vorher nicht sagen kann, womit ich arbeite. Das meine ich. Ich fange tatsächlich an mit einem bestimmten Klang. Mich interessieren oder faszinieren oder ziehen an bestimmte Ausdrucksformen oder Arten des Ausdrucks von Menschen oder auch von Konsumgütern oder so. Und dann nehme ich mir die und fange an, die auseinanderzuschneiden, sie improvisatorisch zu kneten, Sachen hinzuzufügen, selber damit zu spielen. Und dadurch entstehen nach und nach bestimmte Ideen. Das, was mich interessiert, sind Formen zu finden für die Materialien, die mich beschäftigen. Und diese Form entsteht eigentlich erst während der Arbeit. Das heißt, das ist nichts, was sich wiederholen würde in dem Sinn. Also die Art der Arbeit, wie ich auf eine bestimmte Form komme, ist tatsächlich so, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber der formale Ausgangspunkt der Stücke ist ja grundverschieden. Also wenn ich dann auf eine Form wie bei The Art of Entertainment komme, dann ist sie auch nicht wiederholbar. Dann spielt die für andere Stücke keine Rolle mehr. Musikalisch reagieren, Wirklichkeit in Instrumentalparts transkribieren, diese kompositorisch kommentieren und Oberflächen. Ziemlich schnell fiel in unserem Gespräch Mitte Dezember in der Küche von Max Marcoll in Berlin-Neukölln, Hannes Seidel aus Frankfurt war per Skype zugeschaltet, dieser Begriff der Oberfläche. Spontan dachte ich, aha, also doch nur Oberflächen. Und dann wurde rasch klar, dass sich auch dieser Begriff verändert, unter dem Blickwinkel eines diesseitigen Komponierens eine vielschichtigere Bedeutung erhalten hat. Ich glaube einerseits, dass es einen Unterschied gibt, einen sehr großen zwischen Oberfläche und Oberflächlichkeit. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist zu sagen, oder das ist möglicherweise, würde ich sagen, das Gesellschaftliche, was ja auch Max jetzt angesprochen hat. Es geht einfach darum, genau hinzusehen und nicht die Dinge immer wieder mit Mythen zuzudecken, die sie permanent bekommen. Also das, was das Fernsehen einem permanent verkauft, dass es sozusagen eine schöne, heile Welt gibt, in die ich mich hineinzoomen kann, ist in dem Moment zerstört, wo ich Fernsehen im Hintergrund laufen lasse, bei einem Stück, wo noch ganz andere Dinge passieren. Also diese Form der Dekonstruierung, die einfach nur dadurch entsteht, dass ich genau hingucke und versuche, den Sinn, den ich immer in etwas hineinlesen will, rauszunehmen und zu sagen, ich will einfach nur wissen, wie das klingt. Ist es denn so wahnsinnig attraktiv in dieses Stadtleben? Und dann halte ich das Mikrofon raus und höre, es ist total spröde. Das, was ich sozusagen an Attraktivität da drin gehört habe, ist eigentlich gar nicht da. Das höre ich rein. Und um solche Sachen geht es durchaus. Was ist denn der Posaunenklang? Sind das immer irgendwelche hehren Instrumente, die das 19. Jahrhundert da reingelesen hat? Und es geht dann schon darum, schaffe ich das neu zu hören? Und das Neuhören geht eben nicht über eine Neukodierung erstmal, sondern der Weg, den ich dann bezeichnen würde als den diesseitigen, wäre eben derjenige zu sagen, ich höre erstmal das, was ich höre. Also das heißt eben wirklich die reine Oberfläche des Klangs im physikalischen Sinn. Und darauf zu achten, also hinzuhören, wo was wie stattfindet, das würde ich als das Gesellschaftliche bezeichnen. Hannes Seidel, Zimmerrauschen. Für Kontrabassklarinette in verschiedenen Mikrofonierungen und Umgebungsklänge. Komponiert 2009 von seiner CD Musik für übers Sofa. Es spielt Theo Nabicht. Mit dieser CD, schreibt Michael Repan im Booklet, zielt Seidel auf die explizite Verlegung seiner Musik in ein Setting, das außerhalb des Schutzraums Konzert liegt. Musik fordert eine Verankerung des Kunstwerks in einem, wie auch immer gearteten, profanen Jetzt. Wie eben Zimmerrauschen. Also ich würde sagen, dass es auch eine Reaktion ist auf die Tatsache, dass wir inzwischen mit einer doppelt, dreifach, fünffach kodierten Form von musikalischem Material arbeiten, was nach dem, wie auch immer man das kritisch sehen kann, Materialfortschritt des 20. Jahrhunderts nicht mehr so ohne weiteres funktioniert, dass man einen Geigenton als Geigenton einfach setzen kann und sagen kann, der Geigenton ist unbelastet oder der Klavierton, das ist der einfachste Nenner, so im seriellen Sinn, das ist so die kleinste Zelle, weil auch selbst schon der Klavierton ist schon an sich ein Vorurteil und ist auch schon da. Also als Flucht nach vorne, die Sachen, auch das verbrauchte Material neu zu besichtigen und leidenschaftslos erstmal zu gucken, was ist es eigentlich, woraus besteht es und was steckt da alles drin? Und insofern oberflächlich oder die Oberfläche anguckend. Dieses sehr genaue Wahrnehmen der sicht- und hörbaren Oberflächen des Alltäglichen aber wird damit zu einem Blick unter die Oberfläche, hinter die Fassade. Diesseitiges Denken verwandelt sich in den Kompositionen zu einem rebellischen Hinterfragen von allem, was in der neuen Musik heute so satt, gleichgültig und langweilig geworden ist. So dass man sich allzu oft fragen muss, warum komponieren diese Leute eigentlich und für wen? Und was geht mich diese Musik an? Diesseitigkeit ist ein Gegenentwurf zur Abstumpfung, Egalisierung und Anpassung an den konzertanten Musikbetrieb. In diesem Gegenentwurf hat der nüchterne Begriff des Alltags, wie Hannes Seidel schrieb, den pathetischen der Gesellschaft abgelöst. Und dennoch zielt er auf Gesellschaft, ihre Politik, ihre Kultur, ihre Medien, hier und heute. Ich glaube, das wäre eine gesellschaftliche Arbeit, dieses Zudecken, Zumüllen von Werbung, von Spektakeln und so weiter, die sich immer wieder drüberlegen, wieder zur Seite zu räumen. Und ich glaube, darum geht es. Und ich glaube, dass da auch durchaus Bedarf ist in der neuen Musik, die in dem Moment, wo sie eben wieder eskapistisch wird, wo sie eben sagt, ich flüchte mich in irgendwelche anderen mythischen Welten, im Grunde nichts anderes macht mit anderen klanglichen Mitteln. Wenn man Kunst ernst nimmt als etwas, was ästhetisch eine Gesellschaft eingreift und eine Gesellschaft auch verändert, sei es jetzt auf einer wirklich hochkulturellen, tradierten Ebene, aber auch auf solchen profanen, alltäglichen Dingen. Wie sieht die Schokoladenpackung aus, die ich im Supermarkt kaufe? Auch das ist ein ästhetisches Produkt, was mich beeinflusst, auch ganz dezidiert beeinflussen soll. Und dafür wird Ästhetik hier gebraucht, wenn man nicht sogar missbraucht, sagen will. Und also ist auch künstlerisches, ästhetisches durchaus Teil unserer diesseitigen Erfahrungswelt und sogar höchst politisch, wie ich finde, und höchst brisant. Wie werden wir von ästhetischen Dingen und eben auch von Kunst und Musik und so weiter umgeben und welche Rolle spielt sie in unserer Gesellschaft und wie reflektieren sie die Gesellschaft, in der sie eine Rolle spielen? Diesseitigkeit. Junge Komponisten reformieren Begriffe von Musik und Gesellschaft. Im Atelier Neuer Musik hörten Sie eine Sendung von Gisela Nauck. Die Redaktion hatte Frank Kämpfer.